Dies ist ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Hallo, willst du dich einmal für unsere Gäste kurz vorstellen? Super gerne. Hi, ich bin Line von der Theatergruppe Lila. Die Theatergruppe Lila, was genau ist das? Wir sind eine der Theatergruppen vom Studentenwerk und uns gibt es seit 2014 tatsächlich schon. Momentan spielen wir bei geschlossenen Türen von Jean-Paul Sartre. Das ist jetzt unsere fünfte Inszenierung hier am Studentenwerk. Die heißt bei geschlossenen Türen, aber willst du vielleicht mal so eine kleine Tür aufmachen, damit wir so einen kleinen Einblick bekommen, um was geht's in dem Stück? Auf jeden Fall. Bei geschlossenen Türen oder auch bekannt als geschlossene Gesellschaft. Wir haben jetzt den Titel bei geschlossenen Türen gewählt. Das ist die Übersetzung, die wir gewählt haben. Da geht es um drei Charaktere, die sich in der Hölle treffen. Und diese drei in der Hölle wollen gegenseitig ihre Geheimnisse entlocken und rausfinden, warum sie überhaupt in der Hölle gelandet sind. Das Ganze eskaliert natürlich dann ein bisschen. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch als Theatergruppe zusammengefunden habt? Also, wie entstand sie? Sie entstand ja schon 2014. Das ist jetzt schon ganz schön lange her. Das war mein Studienbeginn. Damals habe ich angefangen zu studieren und habe mit einer Freundin zusammen den Sechseckbau, den es damals ja noch gab, entdeckt. Und wir hatten total Lust, selber auch ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Dann haben wir unsere eigene Gruppe gegründet. Die heißt jetzt Theatergruppe Lila. Von den Gründungsmitgliedern Line und Laura, ein ganz kreativer Name. Unsere erste Inszenierung haben wir dann auf die Bühne gebracht. Das war im Anfang 2015 und die hieß Lieblingsmenschen. Wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile, wenn ihr mit zwei Leuten angefangen habt? Ja, wir haben nicht mit zwei Leuten angefangen. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt. Wir haben es nur nach zwei Leuten benannt, weil wir natürlich uns als die wichtigsten Menschen gefühlt haben. Ganz schlechter Witz. Unsere Gruppe besteht aus ganz unterschiedlichen Mitgliedern. Das ändert sich auch je nach Inszenierung tatsächlich. Also wir sind gar keine ganz feste Gruppe. Es gibt einige Leute, die sind bei fast allen Inszenierungen dabei gewesen. Aber tatsächlich bin ich diejenige, die als einzige bei allen Inszenierungen dabei ist. Ich führe die Regie und suche mir so ein bisschen die Leute, die Lust haben, gerade bei diesem besonderen Stück dann mitzumachen. Und je nach Stück variiert das dann tatsächlich so ein bisschen. Und das variiert auch je nachdem, wer gerade Zeit, wer gerade Lust hat oder wen das Stück besonders interessiert. Wieso bist du denn dieses Jahr ausgerechnet auf bei geschlossenen Türen gekommen? Das war tatsächlich gar nicht dieses Jahr. Das war schon 2019. Das ist jetzt schon ein bisschen her. So aufgrund dieser ganzen Corona-Lage hat sich das natürlich alles ziemlich verschoben. Unser erster offizieller Premierentermin sollte der 1. Mai 2020 sein. Das war dann natürlich leider überhaupt nicht möglich, woraufhin wir das dann verschoben haben. Dann wollten wir November 2020 aufführen, ging dann natürlich auch nicht. Und jetzt sind wir im Dezember 2021 gelandet, also sind ja jetzt schon ein bisschen länger dabei. Das Stück wurde uns tatsächlich vorgeschlagen von einem guten Freund, der total Lust hatte, das auf der Bühne zu sehen. Und wir hatten total Lust, eine ganz kleine Produktion mit nur drei Menschen auf der Bühne zu machen. Und dann haben wir, ich habe sowieso so einen kleinen Hang zum französischen Theater. 2017 haben wir Kunst von Jasmina Reza aufgeführt. Das ist auch ein französisches Stück. Das französische Theater gefällt mir einfach total gut. Genau, und dann haben wir uns für bei geschlossenen Türen entschieden. Wollten das eigentlich als ganz kleines Kammerstück auf die Bühne bringen. Dann durch Corona gab es natürlich einige Veränderungen. Dann gab es auch erstmal die offizielle Ansage, dass auf der Bühne Abstand gehalten werden muss. Wie auch so im Alltag Abstand gehalten werden musste. 2 Meter sollten das sein. Das hat natürlich unsere ganze Inszenierung total auf den Kopf gestellt, weshalb wir alles nochmal komplett überarbeitet haben und eigentlich ein komplett neues Stück konzipiert haben. Als wir es dann abgesagt haben und einer der Hauptdarsteller auch noch weggezogen ist leider, haben wir nochmal ein komplett neues Stück konzipiert. Also sind jetzt eigentlich bei der dritten Art der Inszenierung. Und da sind es jetzt auch ein paar mehr Leute geworden. Also ich glaube, momentan sind wir 12, 13 Leute in der Gruppe mit allen, die dabei sind, auch hinter der Bühne. Das klingt nach einer relativ großen Menge. Du hattest gerade auch schon Corona angesprochen, dass es da gewisse Auflagen und Veränderungen gab im Stück. Gibt es denn zurzeit immer noch Auflagen, die ihr habt wegen Corona? Wir haben zurzeit tatsächlich gar nicht so viele Auflagen. Also wir sind halt eine feststehende Gruppe. Wir sind natürlich alle an die 2G-Regel gebunden. Das ist so eine der Hauptsachen. Und natürlich auch das Publikum ist nur 2G, die kommen dürfen. Das wird auch immer ganz genau nachgeprüft. Aber wir haben jetzt auf der Bühne selber keine weiteren Vorschriften mehr. Haben uns allerdings dazu entschieden, auch aufgrund von unserer Sicherheit und so, wie wir uns wohlfühlen, bei den 2 Meter Abstand auf der Bühne zu bleiben. Sprich, wir haben unsere kleine Bühne, die wir gebaut haben, und 3 Schauspieler darauf, die tatsächlich durchgängig Abstand halten. Jetzt hat es sich ja länger verschoben. Ihr solltet erst im Mai letztes Jahr anfangen, dann im November. Und jetzt, diesen Dezember, fängt es endlich an. 3. Dezember, 3. Versuch. Seid ihr schon aufgeregt? Absolut, wir sind so aufgeregt. Es fühlt sich aber auch wirklich nach so einer richtigen Erleichterung jetzt an. Jetzt endlich kommt es mal auf die Bühne und wir drücken nur noch die Daumen, dass wir vielleicht sogar mehr als nur einmal spielen dürfen. Wir haben ja noch ein paar weitere Aufführungen geplant. Wir hoffen, dass die auch stattfinden können, aber das weiß man zurzeit ja immer nicht so genau. Jetzt freuen wir uns erstmal unfassbar doll auf unsere Premiere und endlich mal das präsentieren können, woran wir eigentlich seit fast 2 Jahren arbeiten. Wenn ich jetzt Interesse daran habe, wie bekomme ich Tickets für euer Theaterstück? Die Premiere ist auf jeden Fall schon ausverkauft. Aber für alle weiteren Aufführungen bekommt ihr die Karten im Kulturbüro des Studentenwerks. Da könnt ihr einfach auf der Website des Studentenwerks Schleswig-Holstein einmal nachschauen. Unter Kultur findet ihr da entweder eine Telefonnummer ein oder eine Mailadresse. Und dann könnt ihr da hinschreiben, die Karten reservieren und dann könnt ihr die auch online überweisen. Oder ihr geht einfach direkt zum Kulturbüro und kauft euch welche persönlich. Aber auch da gilt die 3G-Regel. Dann wünsche ich euch noch für eure Premiere Hals- und Beinbruch. Und eine Rezension des Theaterstücks gibt's dann hier bei uns beim Campusradio. Vielen, vielen Dank und tschüss! Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campusradio-Sendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.